Lob des Friedens von Mesut Bayraktar. Eure Kinder werden gerufen. Sie sollen den Wehrdienst antreten, mit den Truppen aufmarschieren, ihre Werte von Freiheit im Herzen tragen, bis der Krieg aus dir, Mutter, dir, Vater, verwaiste Eltern macht. Du Schülerin, du Schüler, dir wird eine Zukunft versprochen, mit einem Gewehr im Schützengraben, dem Gesicht im Schlamm, die ewige Schwärze lauert hinter deinen Augenlidern. Während die Aktien der Kriegsindustrie steigen, erlischt deine Jugend. Du, Journalist, jeden Tag wiederholst du die Worte ihrer Politiker. Schreibst nicht von bombardierten Dörfern, nicht von eingestürzten Brücken oder den Leichen begraben unter zersprengten Häusern. Dein Volk wird belogen mit deinem Willen zur Aufklärung. Du, Wissenschaftler, deine Geldgeber erpressen dich, damit du Waffensysteme erfindest, die sie auf die Völker richten. Du sollst die Gesetze der Natur in Gesetze ihrer Herrschaft verwandeln. Sie verraten deine Liebe zur Wahrheit mit deinem Wissen. Du, junger Student, deine Einfälle sollst du zu Theorien entwickeln, und wenn sie in den Büchern stehen, benutzen sie deine Ideen, um ihre Verbrechen zu verhüllen, mit deinem Idealismus, deinen Begriffen. Du, Künstler, in ihren Panzerketten soll man deine Lieder hören, in deinen Gemälden die Langstreckenraketen sehen, und mit deinen Reimen soll der Rauch der Granaten besungen werden, damit ihre Feldzüge sich schmücken mit deiner Kunst. Du, Mensch im Maschinenraum, Fabrik, Büro oder Krankenhaus, die Hochrüstung kassiert deinen Lohn, ihre Kriege machen dein Essen teurer, drängen dich aus deiner Wohnung, ob in Palästina, im Sudan, in der Ukraine, auf der ganzen Welt, in deiner Stadt, sie schlagen dich mit der Kraft deiner Arbeit. Du, unbekannter Soldat, ihre Kriege führen dich in fremde Länder, an die Front gegen unbekannte Soldaten. Jede Seite beschwört die Verteidigung der Heimat. In der Ferne denkst du an deine Geliebten, und die Waffe in deiner Hand führt den Krieg in deine Heimat. Du, ihr alle, lasst euch nicht einnehmen. Sagt nicht, ich bin ein Niemand. Sagt nicht, ich kann nichts tun. Sagt, Frieden finden wir im Kampf gegen ihre Kriege. Sagt, nur wir können Frieden machen, niemals unsere herrschende Klasse.